Weißt du noch, wie es früher war? Du denkst, wirklich, du bist wichtig. Wirklich wichtiger als ich. Denkst du wirklich, du bist wichtig? Wirklich wichtiger als ich. Thanks to do it, sweet. Thanks to do it, sweet. Thanks.